When it's there, you don't be at a gaze. Be the strength, und dich nach mir nochmal locker umdrehen. Und dein Rock, Schock, der ist doch indiskret. Mach die Augen zu, sonst ist alles zu spät. PSC. Sexy girl. Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Letztes Stück. Das Motto des Sommers. Freie Liebe. Freie Liebe. Freie Liebe. wieder aussteigen.